Am Mikrofon Christian Spließe Sie herzlich zur 56. Ausgabe des NetBib-Podcasts begrüßen darf. Bevor wir zu den Meldungen der letzten Woche aus dem NetBib-Blog log.netbib.de kommen, möchte ich einen netten Gruß an die Kollegen vom Küchenradio loswerden. Schließlich hatten die in Folge 141 Professor Hendrik Speck zu Gast und im Laufe der Sendung ging es auch um die Frage der Bibliothek in der Wissensgesellschaft. Insofern NetBib relevant. Markus Becker hat es im NetBib erwähnt und natürlich freue ich mich immer über Podcasts mit bibliothekarischen Themen. Außerdem ist das Küchenradio ja nicht nur unbedingt was für Experten, sondern auch für interessierte Laien. Gut, schön, natürlich denke ich, dass der NetBib-Podcast sich allgemein Zuspruches erfreuen wird, aber das Küchenradio dürfte doch etwas bekannter sein, was das anbelangt. Holen Sie WDR2 in Ihre Stadt ist eine Aktion von, wer hätte es gedacht, WDR2. Für einen Tag wird WDR2 einige Sendungen live aus der Gewinnerstadt in NRW übertragen und als Abschluss gibt's ein Open-Air-Konzert. Alle Städte in NRW konnten ausgewählt werden, darunter auch Hückeswagen. Und Hückeswagen hat eine spezielle Aktion gestartet, die sich Wir klicken für Hückeswagen nennt. Ein Grund, warum man für Hückeswagen klicken sollte, nennt Büchereienleiterin Beate Breidenbach in der RP. Wir klicken für Hückeswagen, weil es hier eine tolle Stadtbibliothek gibt, die von vielen Familien mit Kindern besucht wird. Viele Schülerinnen und Schüler der OGGS kommen jeden Montag in die Bibliothek, weil ihnen dort vorgelesen wird. Die Vorleserinnen und Vorleser, unsere Vorlesepaten, sind Mitglieder im Freundeskreis, der die Bibliothek bei ihren Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene tatkräftig unterstützt. Momentan sind 10 Städte im Finale der WDR2-Aktion gelandet. Da läuft diese Woche noch eine groß angelegte Aktion und ein groß angelegtes Aussieben darüber, welche Stadt denn jetzt wirklich WDR2 zu Gast haben darf. Ich glaube, Hückeswagen hat es leider nicht so ganz geschafft. Jedenfalls ist es nicht in der Auflistung der 10 Städte mit dabei. Aber während WDR2 nach einem Tag ja schon wieder verschwunden ist, hat man das Angebot der Bibliothek vor Ort ja eigentlich dauernd. Dass bei Umzügen ab und an Dinge verloren gehen, ist eine Erfahrung, die jeder schon mal gemacht hat. Wenn man Glück hat, tauchen diese schmerzlich vermissten Dinge auch wieder auf. Wie jetzt das Emblem der Stadtbücherei in Flotho. Wo das gute Stück war? In der Asservatenkammer des Heimatvereins. Genaueres berichtet der Flothoer Anzeiger. Lange Straße 110a war die damalige Anschrift der Bücherei, die dann mit Büchereileiterin Lina Wilsmeier in die Räume im Hinterhaus der ehemaligen Rendantur der Stephansgemeinde im Haus Thorein umziehen musste. Heidrun Stemmer war bereits Büchereileiterin, als der Umzug in die Kulturfabrik erfolgte. Wo das alte Emblem geblieben war, wusste sie nicht. Und dass es in einer Asservatenkammer des Heimatvereins vergessen worden war, kam erst jüngst heraus. Jetzt, so schließt der Anzeiger, hängt das Emblem wieder dort, wo es hingehört. Nämlich an der Kulturfabrik, wo die Stadtbücherei heute sitzt. Eine Mail in InetBib informiert über eine Mailingliste zum Thema Typo 3 in Hochschulen. Die Uni Hohenheide hat Mitte letzten Jahres ihre Homepage erfolgreich auf das Redaktionssystem Typo 3 umgestellt. Dazu hat sie mehrere Erweiterungen programmiert, um das System speziell auf die Wünsche der Uni hin zu optimieren. Da es an anderen Hochschulen sicherlich ähnliche Anforderungen gibt, ist die Uni sehr an einer Zusammenarbeit und an einem Erfahrungsaustausch interessiert. Interessierte lassen sich von Herrn Ferle in die Liste eintragen, die Kontaktadresse ferle@ und dann uni-hohenheim.de direkt dahinter, also ferle@uni-hohenheim.de. Obwohl ich generell nun wirklich wenig und selektiv fernsehe, bleibt selbst mir die neue Kampagne der Du bist Deutschlandmacher nun nicht unbekannt. Darin geht es ja bekanntermaßen irgendwie um Kinder. Und wie wichtig Kinder für Deutschland sind. Und welches Potenzial diese haben. Naja, oder so. Dass Potenzial auch gefördert werden muss, ist eigentlich jedem Politiker seit Pisa bekannt. In Hamburg allerdings scheinen Bibliotheken nicht zu dem Programm der Potenzialförderung zu gehören. Jedenfalls nicht die Kinderbibliothek am Grindel, wie Alex Schaper im NetBib berichtete. Eine Modellbibliothek für kinderbibliothekarische Arbeit sollte es sein, die Kinderbibliothek am Grindel in Hamburg-Eimsbüttel. Nachfolgerin der geschlossenen Kinderbibliothek Kolibri am Nahen Mittelweg, am Standort der ebenfalls 2003 geschlossenen Bücherhalle, sollte der Zusatz Modell, mag diesen die dann geschaffene Bibliothek auch zurechttragen, die Schließungen versüßen. Wie damals schon vorausgeahnt, seit 2007 befürchtet und umkämpft, steht nun der Schließungsbeschluss fest. Der Standort Grindel wird aufgegeben, die Kinderbibliothek angeblich in die Zentralbibliothek verlegt. Wo sie in diesem Gebäude sein soll, wieso kinderbibliothekarische Arbeit zentral dort sein soll, fachliche Argumente erkennt Axel Schaper dafür nicht. Kirsten Beue, unermüdlich tätig für die Leseförderung, hat in einem Interview die Frage gestellt, wenn schon Verlegung, wieso dann nicht nach Wilhelmsburg oder Billstedt? Zwei gute Ortsvorschläge. Wilhelmsburg, Beuer nennt diesen Stadtteil aus guter eigener Erkenntnis, als Ort der internationalen Bauausstellung IWA 2013, wo es viele Möglichkeiten für Experimente geben wird. Nehmen wir Billstedt als Beispiel für einen sozial benachteiligten Stadtteil mit Bedarf für die Ausschöpfung aller Förderungsmöglichkeiten, gerade auch im Bildungsbereich. Der modellhafte Blick würde sich dann auf den Stadtteil richten. Was will man dort fördern? Wo sind dabei die Bücherhallen stark? Was können andere besser? In welchen Netzwerkbeziehungen kommen diese Stärken im Blick auf das Ziel am besten zugute? Wie ist kinderbibliothekarische Arbeit zu formulieren, wenn man nicht nur das Kind an sich, sondern Kinder in besonderen Lebenslagen in den Blick nimmt? Also Kinder eines Stadtteils mit sozialer und kultureller Diversität. Welche Arbeit ist unabdingbar von bibliothekarischen Fachkräften zu leisten? Wo kann gerade im interkulturellen Bereich ehrenamtlich zugearbeitet werden? In verquerer Form stellt diese Fragen auch die Leitung der Bücherhallen oder die Kultursenatorin. Die Antwort sollte kein Modell sein. Wir schließen Grindel. Die Grabstätte sei die Zentralbücherei. Die in Eimsbüttel. Wie jeder weiß, nötige Leseförderung wird ein Leseklub übernehmen. Die Arbeit dort wird ehrenamtlich geschehen. Modell Hamburg. RSS-Feeds sind heute aus dem Weballtag nicht mehr wegzudenken. Allmählich haben auch alle Bibliotheks-Homepages dieses Angebot nicht integriert. Damit Browser erkennen können, ob die besuchte Seite einen RSS-Feed anbietet, muss der Anbieter einen Schnipsel-Code in den Header der Seite einfügen. Die meisten Weblog-Skripte und Content-Management-Systeme machen das natürlich automatisch, aber es gibt genug Beispiele, bei denen zwar ein Feed vorhanden ist, der Browser ihn aber nicht erkennen kann. Für solche Fälle kann die Seite Free Tool Creates RSS Auto Discovery Code recht hilfreich sein, meint Etlef Stabenau. Die einfachen Schritte, um einen Codeschnipsel zu bekommen, sind Enter the title of the RSS feed, Enter the URL of the actual RSS feed und dann paste the generated code into the head tag of the HTML webpage. Also ganz einfach. Geben Sie den Namen des RSS-Feeds ein, dann die URL und voilà, wie von Zauberhand gibt es dann einen Code, den man dann in die Webseite einfügen kann. Das wäre, meint Etlef Stabenau, zum Beispiel ganz nützlich für, naja, so Seiten wie die der Uni-Bibliothek in Würzburg, denn nicht nur dort müsse man den vorhandenen Feed suchen. Ab und an wäre auch ein deutlicheres Hinweis-Icon ja nicht verkehrt, so auf der Homepage. Zum Schluss kehre ich nochmal in heimatliche Gefilde zurück. Die Rede ist von der Unibibliothek der UDE, der Universität Duisburg-Essen. An diese seltsame neue Abkürzung muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen. Jedenfalls, es gibt Neuerungen in der Unibibliothek, und zwar an beiden Campi oder an beiden Campussen oder an beiden Campus, je nachdem, wie man jetzt die Mehrzahl von Campus definiert. Dort ist nämlich ein neuer Psst-Raum entstanden. Okay, ich konnte jetzt wirklich nicht widerstehen, aber der neue Lesesaal am Duisburger Unicampus heißt ja nicht einfach nur Lesesaal, sondern er heißt Silentium. Dort soll dann wirklich still und leise gearbeitet werden. Dass es in einem Lesesaal nicht unbedingt leise zugehen muss, attestierte mir Sebastian Wolf im Kommentar zum Artikel. Von daher vielleicht verständlich, dass die Uni ihren neuen Lesesaal am Campus Duisburg wortwörtlich als Ruheraum bezeichnet. Aber auch am Essener Campus gibt's Neues, und zwar gibt es dort eine neue Fachbibliothek für Mathematik, Naturwissenschaften und Technik, abgekürzt MNT, und zwar auf der ersten Etage im V15-Gebäude. Wenn Sie sich jetzt wundern, warum das Gebäude V15 heißt, ich werde jetzt nicht versuchen, Ihnen zu erklären, dass die Gebäude an der Essener Uni tatsächlich nach Farben benannt sind. Also, es gibt einen roten Eingang, es gibt blau, es gibt grün und es gibt gelb, sonnengelb, tannengrün und so weiter und so fort. Hat sich mal ein berühmter Architekt ausgedacht damals und wer sind wir, dass wir an Architekten zweifeln? Etwas unübersichtlich, aber man kommt eigentlich ganz gut zurecht, wenn man das System erstmal verstanden hat. Ja, das dauert dann ein bisschen. Also auf jeden Fall auf der ersten Etage im V15-Gebäude, Raum 1019, gibt es dann über 100.000 Bände von Fachliteratur. Für das wissenschaftliche Arbeiten vor Ort werden 30 PC-Arbeitsplätze und Notebook-Zugänge mit drahtlosem Internetanschluss bereitgehalten. Und dann gibt es 4 Gruppenarbeitsräume und 82 schallgeschützte Einzelarbeitsplätze. Also auch hier Silence First. Wobei, wenn ich mir so die Pressemeldung durchlese, ist es ein bisschen missverständlich formuliert. Vermutlich ist gemeint, dass die Notebook-Zugänge drahtlosen Internetanschluss bekommen. Also, dass es da Notebook-Zugänge mit drahtlosem Internetanschluss separat für diejenigen gibt, die da mit dem Notebook hinmarschieren. Ob es da Notebooks wirklich auch gibt, müsste ich nochmal die Tage mal mir anschauen gehen. Ist ein bisschen missverständlich formuliert, aber da gibt es eben halt eine wunderbare neue Fache. Abteilung für Mathematik, Naturwissenschaften und Technik. Man kann sich natürlich fragen, warum auf der anderen Seite nicht auch mal was Neues für Deutschliteratur und ähnliche Disziplinen eingerichtet wird, aber momentan ist die Politik ja eher dabei, sowas zu fördern. Nun denn, auf jeden Fall ganz schön. Neue Fachbibliothek, 100.000 Bände Fachliteratur. Und das Ganze im veilchenblauen Gebäude am Essener Campus, V. 15. Achten Sie dann auch bitte darauf, dass Sie den richtigen Eingang erwischen, sonst könnte es ein bisschen kompliziert werden. Ich darf mich an dieser Stelle dann von Ihnen verabschieden, möchte noch kurz einwerfen, dass wir uns dann doch nicht auf der Leipziger Buchmesse sehen werden. Das lässt sich zeitlich dann bei mir dann doch leider nicht vereinbaren. Dafür bin ich aber auf alle Fälle im Mai beim Barcamp anwesend. Und wenn Sie Anmerkungen, Fragen, Kritik, Kommentare haben, immer her damit. Einerseits natürlich an die Mailadresse vom NetBib, beziehungsweise über das Kontaktformular, was dort zu finden ist. Oder natürlich auch können Sie direkt unterhalb der Themenübersicht für diesen Podcast kommentieren. Würde mich freuen, mal wieder was von Ihnen zu hören. Ist ja schon ein bisschen länger her, dass ich mal Feedback bekommen habe. Und ja, ansonsten wünsche ich Ihnen einen guten Morgen, guten Mittag, guten Nachmittag und natürlich auch eine gute Nacht.